Sein Name heißt wunderbar. Sein Name heißt wunderbar. Sein Name heißt wunderbar. Jesus, mein Herr. Er, der Allmächtige, Schöpfer der ganzen Welt. Sein Name heißt wunderbar. Jesus, mein Herr. Er ist mein Hirte. Alle Zeiten, allmächtig ist der Herr. Kniet vor ihm nieder, singt Dankeslieder. Sein Name heißt wunderbar, Jesus, mein Herr.